Flächen spielen Pudel verschiedener Größe und noch vieles andere Getier ist zu erblicken. Ein solches Tierparadies in der Großstadt inmitten einer Universität ist ungewöhnlich. Ja, es ist einmalig und macht deutlich, dass hier besondere wissenschaftliche Forschung ihre Heimat hat. Der Gedanke drängt sich auf, dass auch die niedlichen Zwerchpudel nicht nur der Liebhaberei dienen, sondern Beobachtungsobjekte eines Professors der Zoologie sind. Doch um was mag es dabei gehen? Was kann ein so kleiner Zwerchpudel, der mit Gebell in höchsten Tönen begrüßt, mit den großen, mächtigen Wölfen zu tun haben, deren durchdringendes, sonores Geheul recht unheimlich wirkt? Nun, die Zoologie ist die Wissenschaft von allen lebenden Tieren und in diesen ist eine Fülle verschiedenster Arten zu finden. Der Zoologe stellt die Frage, sind alle diese Arten selbstständige Einheiten, welche verbindungslos nebeneinander anzuordnen sind, oder sind die Arten miteinander durch verwandtschaftliche Bande verknüpft? Vor allem Studien über Tiere vergangener Erdepochen lehren, dass sich Tierarten auseinander entwickeln. Sie sind also miteinander verwandt. Das Problem nach den Ursachen solcher Entwicklungen ist zu lösen und dabei sind Experimente von besonderer Bedeutung. Schon vor mehr als 100 Jahren hat der englische Biologe Charles Darwin darauf hingewiesen, dass Haustiere als das Ergebnis des größten, wenngleich unbewussten Experimentes der Menschheit betrachtet werden können. Haustiere gibt es erst seit knapp 12.000 Jahren. Der Mensch hat kleine Teile von Wildarten in seine Betreuung genommen, für diese Tiere besondere Umweltbedingungen geschaffen und durch Auslese solche Individuen bevorzugt, die ihm gefielen oder besonderen Nutzen brachten. So entstanden schließlich die riesigen Bestände von Haustieren, die sich von den wilden Vertretern oft sehr bemerkenswert unterscheiden. Der Mensch hat also Wildtiere zu seinem Nutzen manipuliert. An dieser Einsicht setzt die Arbeit des Kieler Instituts für Haustierkunde an. Es ist also kein Institut, welches sich um die Belange landwirtschaftlicher Tierhaltung und Tierzucht müht, sondern es ist eine Stätte zoologischer Grundlagenforschung, ein Institut für experimentelle Stammesgeschichte der Wirbeltiere. Die Arbeitsergebnisse können allerdings für Probleme der Haustierzüchtung nutzbar gemacht werden. Sollen wissenschaftliche Einsichten erarbeitet werden, müssen Schwerpunkte gesetzt werden. Auch bei uns können nicht alle Haustiere gleichmäßig bearbeitet werden. Daher mussten Modelle gewählt werden. Als eines dieser Modelle schien uns der Haushund geeignet, weil die Fülle seiner Rassen besonders groß ist und die Unterschiede der Körpergestalten besonders auffällig sind. Ich erinnere nur an die riesigen Dogen und die kleinen, ganz kurzschnäuzigen Pekinesen. Aber auch innerhalb der gleichen Rasse können die Unterschiede sehr groß sein und das lehren meine Pudel. Vor fast 40 Jahren begann ich mit der Pudelzucht. Ich züchtete Kleinpudel. Es zeigte sich, dass in den Würfen kleinere und größere Jungtiere waren. Und nun paarte ich kleine Pudelinnen mit immer kleineren Rüden und große Pudelinnen mit immer größeren Pudeln. Solche Auslese ist in der Pudelzucht früher ganz allgemein geübt worden. Heute haben wir Zwerchpudel, die erwachsen gerade 2 Kilo erreichen und Königspudel, welche fast 40 Kilo wiegen. Und trotz dieser gewaltigen Gewichtsdifferenzen sind diese Tiere ziemlich eng miteinander verwandt. Dies macht anschaulich, wie formbar Tierarten sind und welche Erfolge durch Zuchtauslese erreicht werden können. Doch nun stellt sich die Frage, woher kommen eigentlich die Pudel oder allgemeiner die Haushunde? Sicher ist, dass sie nicht so lange existieren, wie die Erde besteht. Sie sind erst geworden, nachdem der Mensch Haustiere geschaffen hatte. Über diesen Zeitpunkt geben prähistorische Funde Auskunft. Die ältesten Schädelreste, welche auf Haushunde weisen, stammen aus Yorkshire in England. Sie haben ein Alter von rund 10.000 Jahren. Sicher ist, dass in Mitteleuropa der Haushund das älteste Haustier war und in seiner Frühzeit als Haustier zur Fleischversorgung diente. In Kleinasien wurde als erste Wildart das Schaf vor rund 11.000 Jahren zum Haustier geformt. Der Vergleich der ältesten Haushundreste mit Wildarten lehrt, dass diese Reste vom Wolf nur schwer zu unterscheiden sind. Daher wurde schon von Zoologen des vorigen Jahrhunderts die Meinung begründet, dass der Wolf der Stammvater der Haushunde sei. Aber Später kam dazu die Meinung ins Gespräch, dass auch der Goldschakal zu den Ahnen der Haushunde gehöre, und diese Ansicht ist in viele populäre Schriften eingegangen. Es ist möglich, dieses Problem mit einiger Sicherheit mit Hilfe vergleichender Untersuchungen über die Gestalt oder das Verhalten und mit Hilfe biologischer Besonderheiten zu klären. Dabei zeigt sich, dass sich Tiere verschiedenen Geschlechtes nicht mit beliebigen Tieren paaren, sondern dass sie eine Auswahl treffen. Sie begrenzen sich auf Artgenossen. Als Glieder der gleichen Art fasst man alle Tiere zusammen, die sich bei freier Gattenwahl miteinander paaren und fruchtbare Nachkommen zeugen. Hunde und Wölfe paaren sich ohne weiteres, auch in freier Wildbahn. Hunde und Schakale vereinen sich dagegen unter natürlichen Bedingungen nicht. Daraus ergibt sich, dass Wolf und Hund zur gleichen Art gehören, Hund und Schakal dagegen zu verschiedenen Arten. Da auch alle Haushunde untereinander eine sexuelle Gemeinschaft bilden, lässt sich aussagen, nur der Wolf kann Stammvater aller Haushunde sein. In unserem Tiergarten haben wir zu dieser Frage interessante Beobachtungen gemacht. Wir brachten zwei erwachsene Pudelrüden mit einer erwachsenen Wölfin zusammen. Sofort begannen die Tiere miteinander zu spielen. Nach einigen Wochen merkten wir, dass die Wölfin Maxi den Pudel Jo deutlich bevorzugte und den anderen Julius verjagte. Sie ging mit Jo eine zärtliche Ehe ein, die viele Jahre währte und der viele Kinder und Enkelkinder entsprossen sind, unsere Pubos. Wir versuchten auch, erwachsene Pudel mit Schakalen zusammenzugewöhnen. Wir hatten Misserfolge. So zogen wir den ganz jungen Pudelrüden Ricky mit der bei uns geborenen kleinen Schakalfädel Susi zusammen auf. Sie lernten zusammen zu leben, weil sie keine Artgenossen kannten. Aber sie lebten nur nebeneinander, nicht miteinander. Es fehlten die vielen Zeichen sozialer Kontaktnahme, die zwischen Wölfen und Pudeln zu beobachten sind. Wohl brachten Ricky und Susi Nachzucht, aber diese wirkt eigene Probleme auf, die hier nicht mehr besprochen werden können. Wir haben auch viele anatomische Vergleiche zwischen Wölfen, Hunden und Schakalen durchgeführt. Wir untersuchten Schädel und Zähne, Haut und Haar, Gehirne, Nieren, entscheidende Teile des innersekretorischen Apparates sowie das Verhalten. Immer wurde eindeutig, dass Wolf und Hund aufeinander bezogen werden können, während der Schakal eine eigene Stellung einnimmt. Auch darum können wir aussagen, alle Haushunde haben den Wolf als Stammvater. Alle Haushunde können als verkleidete Wölfe angesehen werden. Der Wolf tritt also auch im Pudelpelz auf. Bei dieser Maskerade haben sich die Wölfe nicht nur verkleidet, sondern auch verändert. Ein Pudel ist also kein freier, echter Wolf mehr, sondern der Wolf hat sich zum Pudel gewandelt. Das Fell des Wolfes zeigt einen Wechsel vom Winterpelz zum Sommerkleid. Im Frühjahr fällt der alte Pelz aus und neues Haar tritt an seine Stelle. Bis zum Herbst wächst dieses. Der Pudel hat keine solche Haarung. Sein Vlies wächst ständig. Das macht ihn als Hausgenossen angenehm. Außerdem stellten sich bei ihm Störungen im Haarstrich ein, der Lockungen im Gefolge hatte. Färbung und Zeichnung des Wolfes verändern sich. Das Gehirn aller Haushunde wird um ein Drittel kleiner als das Gehirn aller gleich großen Wölfe. Gebiete, in denen sich Sinneseindrücke verarbeiten, werden auch beim Pudel stark reduziert. So ist es nicht verwunderlich, dass auch im Verhalten Verschiedenheiten zu beobachten sind. Wölfe zeichnen sich durch hohe Aktivität aus. Sie sind beweglicher als Haushunde. Eine Vielzahl von Bewegungen, die bei Wölfen der sozialen Kommunikation dienen, sind beim Pudel wie bei allen Haushunden in der Intensität geringer oder verloren gegangen. Auch das Spielverhalten ist beim Pudel einfacher als bei den Wölfen. Dies fällt besonders bei den Rennspielen auf, die für Wildtiere zum Training der Muskulatur von besonderer Bedeutung sind. In den Endstadien sind die Unterschiede zwischen Wölfen und Pudeln, aber ebenso bei allen anderen Haushunden auffällig, doch die Anfänge sind gleich. Die meisten Verhaltensweisen, auch das Jagdverhalten, sind beim Pudel ebenso früh und in gleicher Weise zu beobachten wie beim Wolf. Die Entwicklung wird aber nicht vollendet und der erwachsene Pudel gleicht in vieler Hinsicht jungen Wölfen. Recht bemerkenswert sind Unterschiede im Sozialverhalten. In jedem Wolfsrudel bestehen soziale Rangordnungen, die sich ständig verändern, weil die höchsten Positionen immer umkämpft werden. In einem Pudelrudel ist die Rangordnung bemerkenswert stabil. Man kann die Rangordnung der Wölfe als Einordnung, jene der Pudel als Unterordnung kennzeichnen. Beim Pudel bleiben bestehende Ordnungen erhalten. Das macht es uns so leicht, beim Pudel der Herr zu bleiben. Mit erwachsenen Wölfen muss man ständig um die Herrschaft kämpfen. Das macht sie als Hausgenossen ungeeignet. Dies gilt nach unseren Erfahrungen auch für Kreuzungstiere. Am Futterplatz sind Wölfe sozial. Sie lassen Jungtieren und Müttern den Vortritt. Der Rangobere beim Pudel ist nicht so höflich. Verändert haben sich auch Lautäußerungen. Bei Wölfen ist Heulen und Fauchen sehr ausdrucksintensiv. Die Belllaute treten kaum auf. Beim Pudel ist das Bellen ein sehr vielfältiges Ausdrucksmittel. Fauchen und Heulen fehlt weitgehend. Wir erkennen, dass sich beim Wandel vom Wolf zum Pudel eine Fülle von Veränderungen einstellten, deren Analyse eine Festlegung der Ausgangsformen zulässt. Die Umgestaltungen bei Haushunden sind eindrucksvoll. Sie zeigen sich aber in gleicher Weise bei anderen Haustieren. Wir können also ableiten, dass Tierarten keine stabilen Erscheinungen sind. Sie sind vielmehr sehr ausgestaltungsfähige Einheiten. Durch diese Ausformungen werden Grundlagen für stammesgeschichtliche Vorgänge geschaffen. Theoretisch interessant ist, dass es im Hausstand noch nicht zur Bildung neuer Arten kam. Trotz großer Unterschiede bleibt das sexuelle Zusammengehörigkeitsgefühl erhalten und die Fähigkeit zur Erzeugung fruchtbarer Nachkommen ist noch nicht erloschen. Die Haustierforschung macht in der Zoologie anschaulich, dass sich in einer Tierart gewaltige Umgestaltungen vollziehen können, wenn der Mensch die natürliche Umwelt einer Tierart ändert und damit neue Auslesebedingungen schafft. Auch im Hinblick auf den Menschen ist das Studium von Haustieren nützlich, weil der Mensch seine eigene Umwelt selber stark verändert. Es sind also noch viele Probleme zu lösen. Daher gehen wir wieder an die Arbeit und wenden uns beobachtend den Bewohnern unseres Tiergartens zu. Sie begrüßen uns schon fröhlich. Der Wolf im Pudelpelz, Haustierforschung in der Zoologie. Es berichtete Professor Wolf Herre.